Sag, o Leute der Schrift, kommt her zu einem zwischen uns und euch gleichen Wort, dass wir niemandem dienen außer Allah und ihm nichts beigesellen und sich nicht die einen von uns die anderen zu Herren außer Allah nehmen. Doch wenn sie sich abkehren, dann sagt, bezeugt, dass wir Allah ergeben sind.